Ja, hallo Andrea, du bist ja noch wach. Wolltet ihr nicht schon schlafen? Ja, eigentlich schon, aber irgendwie bin ich noch wach. Du bist noch wach. Verdammt. Willst du noch was trinken? Ach ja, aber nur ein bisschen. Okay, ich möchte mal noch ein Glas Wasser, weil ich brauche nämlich auch noch ein Glas Wasser. So, hier. Ich liege auch schon so lange wach und kann nicht richtig einschlafen. Stürzt dich, wenn ich Musik anmache, dann kann ich meistens besser schlafen. Oh, das ist eine gute Idee. Bei Musik schlafe ich auch ganz gut ein. Okay, wunderbar. Dann mach ich mal Musik an. Ich sag mal, spielt ihr? Jetzt ist aber mal Ruhe! Psst. Schläfst du schon? Ich bin immer noch wach. Hat Musik nicht geholfen, wa? Aber die war gut. Das freut mich. Ja, ich mag die auch echt gerne. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Ich hab das ja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir geht das immer so, wenn ich nicht schlafen kann, kann ich das nicht, wenn mir irgendwas im Kopf rumgeht. Oh, das kann ich. Das hatte ich auch gerade. Echt? Ja. Geht dir denn im Kopf rum? Wir waren ja vor kurzem zusammen auf einem Flohmarkt. Ja. Und da ist mir mal aufgefallen, es sind immer so ein paar kleine Stände von Leuten, die da normalerweise hingehen. Mhm. Die sind ganz normal, da verkaufen die ihr kleines Zeug. Aber so ein paar andere Stände, die sind komplett gleich. Da stehen vielleicht mal andere Leute hinten dran. Mhm. Aber die Stände sehen so aus, als hätte man die kopiert, gedreht und wieder eingefügt. Jetzt hat jemand den Flohmarkt von außen erstellt. Meinst du wie bei Minecraft oder so? So ähnlich. Und man ist zu faul, sich ein neues Asset zu backen. Hm. Und kopiert dann einfach was und dreht das und fügt das genauso, wie man es hatte, nochmal ein. Ja, jetzt wo du das sagst, das stimmt. Ist mir auch aufgefallen, da sind da so ein paar Stände gewesen, da bist du einfach... Also, das ist so ein... Ja. Also, ja... Deswegen hatte ich auch irgendwie zwischendurch mir den Überblick verloren, wo ich eigentlich bin, weil normalerweise kannst du ja sagen, ach, das war der Stand mit den, weiß ich nicht, der so das alte Schaukelpferd hatte und das ist der Stand, der die ganzen alten Silberlöffel von Omi gerade irgendwie loswerden will oder so. Aber da waren halt Stände, die waren einfach identisch und dann wusste ich gar nicht mehr, welcher ist denn das jetzt? Ist das die erste Reihe oder die zweite oder... Und dann drehst du dich zweimal. Ja. Und siehst links von dir. Nachgemachte Ledergeldbeutel, rechts von dir. Nachgemachte Ledergeldbeutel, yeah. Drehst dich nochmal und hast vor dir nachgemachte Ledergeldbeutel. Ja. Yeah. Wer braucht so viele Geldbeutel? Das ist eine gute Frage. Und warum ist das so? Also das ist ja schon komisch, ne? Und weißt du, was mir dann noch auffällt? Was denn? Also weil du gesagt hast, das ist so, als hätte das jemand geplant oder so. Das ist ja... Die Flohmärkte, auf denen ich bisher gewesen bin, und vielleicht ging es dir anders, dann korrigier mich gerne, aber die finden immer auf Plätzen statt, wo sonst eigentlich kaum jemand ist. Das so, also das sind so ungenutzte Plätze in der Regel, ne? So mal ein Parkplatz oder so vorgelagerte Plätze, die so halb zu was gehören, wie in einem Stadion oder so, aber nicht mehr so richtig. Und deswegen laufen da Leute vielleicht manchmal schnell drüber, aber so richtig genutzt werden die sonst nicht. Das ist wahr. Da verhalten sie sich bei den Flohmärkten umso länger auf, weil sie nicht mehr rausfinden. Genau. Und jetzt frage ich mich halt, ob das so spezielle Testflächen sind, weißt du? So, also es gibt da bei Computerspielen gibt's immer so Testversionen und dann gibt es immer noch so Felder, die dann noch nicht in der Grafik ausgearbeitet sind, endgültig. Und ich habe letztens gelernt, habe ich mit Steffen so ein Video geguckt, dass sie da auch so Platzhalterfiguren einbauen, die übelst gruselig aussehen, damit die Programmierer dann wissen, ah, da muss ich noch was machen, weil da ist diese Platzhalterfigur. So, und jetzt überlege ich gerade, ob diese Plätze, wo die Flohmärkte stattfinden, Testflächen sind und ob diese Flohmärkte irgendwie ein Test für irgendwas sind. Oder teilweise sind dann auch noch Platzhalter für die Sachen, die noch gebaut werden sollen. Oder vielleicht ist es auch eher wie in einem Labor, dass die Leute, die da durchlaufen, Labormäuse sind. Und man guckt, wo sie am Ende rauskommen. Das ist ein richtiger Labor. Und das liegt gar nicht daran, dass ich orientierungslos bin, sondern dass sie wirklich ständig verschoben und umgebaut und kopiert werden, die Stände. Und das heißt, die Stände wechseln ständig die Position. Und es fällt uns nicht auf, weil es ja immer wieder die gleichen Stände sind. Ja. Gott, das ist ein gruseliger Gedanke. Wer würde sowas machen, ne? Also. Der große Flohmarktdesigner. Naja, jetzt überlege ich gerade. Es gibt ja so einen mega bekannten Kinofilm. Die Matrix. Wo ja die Idee ist, dass die Realität nur programmiert ist. Also so wie wir sie erleben, ne? Und wenn etwas umgebaut wird in der Matrix, gibt es ein Déjà-vu. Genau. Und diese Stände sind vielleicht sowas. Ja, oder das hier ist halt so ein Nebenschauplatz. Wir sind gern, also vielleicht ist es nicht die Hauptmatrix, weil die ist ja befreit worden, mehr oder weniger. Wahrscheinlich. Also weil dann ist halt sind die Filme halt Dokumentationsfilme, ne? Das sind keine Spielfilme, sondern Dokumentationsfilme. Und vielleicht ist das hier aber so ein Nebenschauplatz, wo an einer neuen Realität gebastelt wird, die den Menschen so in die Köpfe eingespeist werden kann, damit die irgendwie doch wieder als Batterien herhalten können. Und diese Flohmärkte sind quasi Plätze, wo alte Sachen aus der Originalmatrix-Realität getestet werden, ob die heute noch einen Wert haben, also ob die noch jemand haben möchte, ob die gebraucht werden. Wir sind eine parallele Realität zur Matrix-Realität. Das heißt, die Matrix fängt langsam wieder an, die Kontrolle an sich zu reißen. Ja. In Flohmärkten. Ja. Also wir sind quasi die Beta-Version von der neuen Matrix. Und Flohmärkte sind so ein Testfeld, weißt du, wo dann irgendwie so geguckt wird, okay, wir haben ein paar coole Erfindungen gehabt in der alten Matrix, wo die den Menschen irgendwie vorgegaukelt wurde, dass das ganz nett ist und so, dass sie das haben wollen. Und gucken wir mal, ob das in der neuen immer noch so ist und ob das da einen Platz hat oder ob das da irgendwie, ob da alle sagen, das ist total blöd und auf dem Flohmarkt kauft es keiner mehr. Aber wie bescheuert muss die Matrix sein, wenn sie glaubt, dass wir sowas brauchen? Naja, es ist halt Maschinenintelligenz. Versteht halt menschliche Bedürfnisse nicht so richtig, glaube ich. Also, sie war ja noch nie ein Mensch. Es gibt bestimmt Menschen, die billig aufgemachte, aufblasbare Flamingos brauchen. Ja. Oder Regenschirme, die nicht lange halten. Ja. Ja, ja, ja. Oder alte Gesellschaftsspiele, wo alle Teile fehlen, die wichtig sind oder so. Ja. Naja, vielleicht ist es auch ein Intelligenztest. Zum einen durch dieses Orientierungsding, ne, dass die Stände immer hin und her switchen. So, wie gut können sich die Leute orientieren? Und zum anderen auch so, wie gut können sie erkennen, was ihnen wirklich nützlich ist. So. Also wie weit, vielleicht ist es auch ein Befreiungsversuch. Vielleicht wollen die gucken mit den Flohmärkten und testen, können wir die Menschen, das ist wie ein Auswilderungsversuch aus der Matrix, können wir die Menschen nach draußen lassen, so ohne Wegweiser und so? Finden die sich da zurecht? Deshalb dieser Labyrinth-Charakter von den Flohmärkten. Und B, sind die intelligent genug zu unterscheiden, was für Kram sie brauchen und was nur Schrott ist und was sie nicht mehr brauchen? Vielleicht gibt es bei diesen Ständen, die sich ständig verschieben, auch genau einen, der richtige Sachen verkauft und die anderen sind nur die Kopien davon. Ja, das sieht ja auch immer alles gleich aus und du musst dann quasi, ja. Das wäre prinzipiell unsere Aufgabe, herauszufinden, welcher dieser Stände die Originale verkauft. Und ja. Wir ignorieren das die ganze Zeit, laufen dran vorbei. Und die verschieben sich die ganze Zeit nur, um uns zu helfen, dass wir den originalen Stand finden können. Ja, dass wir die Aufgabe überhaupt annehmen, ne? Ich meine, das gibt ja, also in den Märchenbüchern hat man das ja ganz oft, dass dann irgendwie so der Prinz oder Held oder was auch immer so irgendwie aus drei gleich aussehenden Frauen die echte Prinzessin rausfinden muss. Ja. Und vielleicht sind das quasi eigentlich Betriebsanleitungen für uns, dass wir auf diese Aufgabe vorbereitet werden, dass uns gezeigt wird, so funktioniert der Test, so läuft der ab. Ihr müsst das und das wählen und das sind Hinweise, wie ihr das Richtige rausfindet. Und wir verstehen das einfach nicht, weil wir es für Ammärchen halten. Möglicherweise gibt es dadurch bald ein Weltreset weil wir die blödesten Labormäuse sind, die sich die Matrix aussuchen konnte. Also das sind wir auf jeden Fall, glaube ich. Da kann man, also wenn ich mich so umgucke, das stimmt. Vielleicht ist das gar nicht schlecht. Also vielleicht ist dann so ein Reset eigentlich ganz schön. Aber was sie denn machen sollen bei diesem Reset, wenn du mich fragst? Den Labormäusen genug Käse geben? Das auf jeden Fall. Und vor allem diese Schlafstörungen abschalten. Das wäre ein Plan. Ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen K.O. im Kopf. Ich glaube, ich versuche das nochmal mit dem Schlafen. Das klingt nach einer guten Idee. Na dann, gute Nacht. Gute Nacht. Knarrt. Schläfst du schon?